Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das ist die letzte Domian-Woche, die jetzt vor uns liegt in diesem Jahr. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr mit mir reden wollt heute Nacht, über welches Thema auch immer, das ist die Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Erster Anrufer heute Nacht, diese Woche, Dirk, 29 Jahre alt. Ja, hallo. Ja. Ja, ich rufe an wegen Organspende. Ja. Ich möchte gern ein Organ spenden. Du möchtest ein Organ spenden? Klar. Welches Organ? Die Niere. Die Niere. Ja. Warum? Ja, ich habe mir mal so Gedanken gemacht. Ich habe dann einen Kollegen und dessen Frau, die ist schon seit über 6-7 Jahren an der Dialyse. Mhm. Wie nennt man das da, ne? Die Blutwäsche. Ja. So, und die ist also auch schlecht dran. Aber jetzt nicht, weil die jetzt schlecht dran ist, ich sag mal. Ein Lebender kann auch ein Organ spenden. Und ich bin der Meinung, man kann das tun. Und ich bin der Meinung, ich sollte das tun. Also du hast jetzt nicht diese spezielle Frau im Blickwinkel? Ja, ein bisschen doch. Doch auch, oder? Doch, auf jeden Fall. Ist es denn so, dass du ihr deine Niere spenden könntest? Hast du das schon untersucht? Nee, noch nicht. Ich sag mal, aber ich war jetzt mal beim Arzt heute. Ich habe mal so ein bisschen schon mit ihm gesprochen und so Broschüren, mir so Informationen reingeholt. Wenn das passen würde, also ich lasse das testen, tue ich das. Also ich finde es ausgesprochen ehrenwert und bin hoch beeindruckt von dem, was du sagst, Dirk. Dennoch bin ich sehr erstaunt. Warum? Weil das ist ja eine Entscheidung, die man nicht so ad hoc trifft. Ja, das ist ja ein gravierender Eingriff in deinen Körper. Und eventuell auch in deine Gesundheit. Naja, das ist richtig. Also ich will ja ehrlich sagen, ich hab einen Organspendeausweis. Den habe ich auch. Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, ja, ich finde es gut, wenn man das macht, also spende ich jetzt eine Niere. Das würde ich jetzt nicht so leichtfertig, was heißt leichtfertig, so schnell und einfach sagen. Das muss doch bei dir auch lange gereift sein. Das ist ja doch wirklich ein großer Eingriff in deinen Körper. Also der Gedanke lässt mich also nicht mehr los. Natürlich spielt eine Rolle, sag ich jetzt mal, wenn man jetzt eine Niere spendet, also soweit wie ich weiß, man ist gesund, also ich sag mal, ich bin gesund, kann man auch ohne Einschränkungen mit einer Niere leben. Ja, du hast heute mit einem Arzt geredet, sagst du? Ja, so ein bisschen, so, ja. Was hat der, wie hat der das denn kommentiert, dein eventuelles Vorhaben? Was soll er sagen? Der sagt, das hört man selten, sagt er, ne? Mhm. Und wenn man das hört, dann meistens in Bezug auf ganz enge Angehörige. Ja, im Prinzip ja, aber ich sag, das ist ja jetzt, sag ich mal, kein enger Verwandte jetzt von mir. Mhm. Aber ich sag mal, wenn man, sag ich jetzt mal, das so sieht und man kann mit einer Niere leben und einem anderen Menschen geht's besser damit, was ja erwiesen ist, dann sollte, also so denke ich, sag ich mal, so, dann würde ich das tun. Wenn natürlich mir wird kein Schaden dazu zugefügt. Ist es denn so, hast du dich denn so weit untersuchen lassen, schon mal, dass du sagst, ich bin im Prinzip wirklich kerngesund? Ja, doch, ich bin vorige Woche noch von der Arbeit aus, sind wir von Kopf bis Fuß, werden wir einmal im Jahr vom Betrieb aus, also ist alles in Ordnung. Hat dieser Arzt, mit dem du heute geredet hast, hat der nicht nur seine Verwunderung kundgetan, sondern hat er auch gesagt, ja, machen Sie es? Ne, das hat er nicht getan. Mhm. Ich dachte, er hat natürlich jetzt, die Verwunderung war da, ne? Mhm. Und ich habe dann wohl gesagt, der hatte so Broschüren in der Praxis da, habe ich mir mal eine mit nach Hause genommen. Mhm. Und dann war heute durch Zufall, wie der Zufall das will, bei RTL, das Magazin heißt das, glaube ich, da war auch so ein Bericht. Mhm. Und da hat ein Professor hat gesagt, wenn alles stimmt und der Mensch ist gesund, sage ich jetzt mal, ne? Man kann mit einer Niere leben, wenn man gesund ist. Das habe ich so auch schon gehört, ja. Man kann, also ohne Einschränkung. Ich will dir das jetzt nicht ausreden, aber ich sage jetzt, um Gottes Willen, nein, das will ich nicht, aber ich sage, da sind natürlich dennoch gewisse Risiken mit verbunden. Du hast eine relativ schwere Operation, du hast eine Narkose und du weißt eben nur nicht, wie sich die Wundheilung entwickelt, wie überhaupt der Körper nach der Operation sich damit arrangiert, mit der einen Niere. Man weiß es ja alles nicht so genau. Nee, dennoch wärst du bereit, das zu machen? Finde ich absolut erstaunlich. Auf jeden Fall. Gibt es denn außer dieser Bekannten, von der du gerade erzählt hast, vielleicht früher noch andere Fälle, die dich so ein bisschen in diese Richtung haben entwickeln lassen? Nee, nicht. Eigentlich nicht. Also, ich sag mal, mich hat das immer schon, also ich gucke so Berichte da im Fernsehen und dann gibt's ja so im Ausland, da werden ja die Nieren verkauft und sowas, ne? Wenn man das so sieht, da werden so arme Länder und sowas, ne? Für $500 werden den Kindern da die Nieren rausgeholt und sowas. Das hat ja nichts jetzt, ich will da auch nichts irgendwie, was was wir haben oder so. Wie geht das denn überhaupt in Deutschland? Ich bin darüber nicht informiert. Der Arzt wird es dir sicher erklärt haben. Wie geht das? Man kann, also so viel wie ich gelesen habe darüber, ich habe mich ein bisschen so Material schon mal so. Man kann, wenn man das möchte, kann man das tun. Wenn man das möchte. An wen wendet man sich da? Ja, man so erstmal sollte man sich an den Arzt wenden. Und dann sag ich jetzt mal, wenn das akut werden soll, dann setze ich mich ja erstmal in Verbindung mit dieser. Ist klar, ja. Ne? Und dann wird das ja seinen eigenen Weg gehen, schätze ich mal. Sag ich mal, mit, da wird ja erstmal die Blutgruppe bestimmt und genau, so. Genau, ja, ganz genau. Und ist es so, dass es im Moment nur, sage ich mal, eine relativ konkrete Idee ist? Oder hast du schon irgendwie ein Datum im Auge, dass du sagst, im Frühjahr will ich es machen? Noch nicht. Deswegen sag ich ja, rufe ich auch an, weil ich spiele mit dem Gedanken. Also das ist aber jetzt nicht irgendwie ein Gedanke, den man jetzt eben schon die Mitarbeiterin von dir sagte, du bist ein Christ oder so was. Ne? Hat aber nichts damit, sag ich mal, hat nichts damit zu tun, sag ich. Ich sag, ich spiele da mit dem Gedanken, einem was Gutes zu tun. Nicht, weil jetzt Weihnachten ist oder sowas. Man kann ja einem damit auch helfen. Hast du Familie? Ja. Hat Frau und Kinder? Ja, klar, zwei Kinder. Was sagt deine Frau dazu? Ja, ich habe eben, wo der Bericht da so war, und da sagte ich zu meiner Frau, sag ich, das finde ich toll so. Sag ich, das finde ich super, ich würde das sofort machen. Da guckst du mich natürlich an. Ja, wie? Ich sag, ich würde, wenn ich da keinen Schaden von tragen würde, warum denn nicht? Also, wie gesagt, ich habe von einem solchen Fall noch nicht gehört und schon gar nicht in dieser Sendung mit jemandem gesprochen. Sollte sich das bei dir konkretisieren, Dirk, und du wirklich diesen Schritt unternehmen, dann bitte ich dich nochmal anzurufen. Ich will gerne mit dir nochmal reden. Ich werde das jetzt, also ich werde mich mal nächste Woche so jetzt mal, jetzt nicht jetzt über Weihnachten und so, erstmal so, das Fest kommt ja jetzt. Und danach habe ich wirklich, vielleicht, also fasse ich das ins Auge, mich dazu untersuchen zu lassen, wenn das passt. Vielleicht eventuell mache ich das. Also vielleicht unterhalten wir uns Anfang des Jahres oder im Frühjahr nochmal miteinander. Falls du diesen Schritt wirklich unternimmst, kannst du dann auch erzählen, wie die ganzen Formalitäten ablaufen, was man tun soll. Ja. Dann kannst du den anderen Leuten, die vielleicht gibt es ja auch andere, die das machen möchten, denen kannst du das dann erzählen. Also was ich auch nochmal sagen möchte, ist mit diesen, sag ich mal, so Verkehrsunfälle und was weiß ich, was man doch auch mal an die Leute appellieren sollte, sag ich mal, so ein Spendeausweis. Unbedingt. Ich finde, jeder sagt so ein Ding, weiß ich. Ja. Sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich komme jetzt ums Leben, durch irgendwie welchen Umständen, so, und da sind gesunde Organe drin. Die kann man doch verwenden. Ja, natürlich. Ganz meine Auffassung. Was soll die dann da vergraben werden, oder was weiß ich was, ne? Also ich finde das sehr respektabel, was du davor hast. Also, ich ziehe den Hut, ich würde es nicht so machen, und wir bleiben auf jeden Fall in Verbindung und unterhalten uns eventuell nächstes Jahr nochmal. Ich werde da mal jetzt mal das in Angriff nehmen, also so mal ein bisschen so mit der Frau so und so mit mich da erkundigen und all sowas, und dann, wenn sich da was konkretes meldest du dich nochmal. Ruhe ich auf jeden Fall. Alles klar. Dirk, danke für den Anruf, alles Gute. Ciao. Tschüss. Und frohe Weihnachten. Danke dir auch. Tschüss. Ben, 30 Jahre alt. Bitte? Hörst du mich? Ja, bist du Ben? Ja, genau, Ben, 30. Und du bist 30 Jahre alt. Genau, richtig. Ben. Ja. Über was reden wir jetzt? Du weißt, worum es geht, nicht? Nee, ich dachte, das wird da irgendwie bei uns eingeblendet. Nein, ich muss es ja dir auch nochmal erklären, viele wissen das, ich habe ja auf einem Monitor nur den Namen und das Alter. Ach so, alles klar. Das weiß ich nichts. Gut, also ich habe angerufen zu dem Thema, also mein Thema ist, ich kämpfe für Geld. Du kämpfst für Geld? Ich kämpfe für Geld, was sagt uns das? Ich verdiene so meinen Lebensunterhalt. Das heißt, es gibt so, also in Deutschland gibt es das weniger, ganz selten mal, sogenannte Hahnenkämpfe, oder in den USA nennt sich das Ultimate Fighting. Mhm. Das heißt, es gibt es in Holland, ich fahre meistens nach Holland oder nach Belgien, in Frankreich auch, also in der näheren Umgebung. Ja. Da werden dann halt Kämpfe abgeschlossen, und zwar mit nur begrenzten Regeln. Wer kämpft? Das heißt, du kämpfst mit einem Mann? Ich kämpfe mit anderen Gegnern, Die können aus allen möglichen Nationen kommen, das ist eigentlich egal. Und was ist das für eine Art von Kampf? Das ist jetzt nicht wie im klassischen Sinne, also es ist kein Wettkampf, sondern da gibt es begrenzte Regeln. Das heißt, das Einzige, was nicht erlaubt ist, sind Stiche in die Augen. Aha, das ist schon mal beruhigend. Sachen in den Unterleib. Ja. Und Haare ziehen, aber ansonsten ist eigentlich alles erlaubt. Ich glaube, das habe ich im Fernsehen schon mal gesehen. Das heißt, man kann alles einsetzen, Ellbogen, Knie. Ja. Ist das in Deutschland, ist das überhaupt erlaubt in Deutschland? In Deutschland ist es nicht erlaubt, das ist illegal. Es findet aber zum Teil statt. Ich weiß auch, was es jetzt ist. Ich habe hab eine Reportage im Fernsehen gesehen und habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ja, richtig. Ne? Weil ich dachte, wie können Menschen sowas mitmachen? Das geht brutal zur Sache, ja, das ist richtig. Wie bist du drauf gekommen? Ich habe eigentlich mich mein ganzes Leben lang mit Kampfkunst befasst. Bin in einer ziemlich harten Gegend aufgewachsen. Wo? Musste mich immer durchboxen. Wo bist du aufgewachsen? In Düsseldorf-Rating. Ist das eine harte Gegend? Das ist so ein, nicht ganz so wie in Amerika, so ghetto-mäßig, aber es ist vergleichbar. Ah ja. Hab also mich mein ganzes Leben lang rumschlagen müssen auf der Straße, hab dann mit 10 Jahren mit Kampfkunst angefangen. Und hab das also da richtig bis zur Meisterschaft gebracht. Ich bin ganz erstaunt, du klingst so soft. Ja, richtig, das tun die meisten Leute. Ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du ein Fighter bist. Gut, es gibt, ich habe leider kein Bildtelefon. Ja, das wäre natürlich wunderbar, dann können wir dich genau beurteilen. Also jetzt, du bist ja irgendwie reingewachsen. Jetzt machst du solche Schaukämpfe. Genau. Ne? Ja, Show ist das eigentlich nicht, weil... Das ist schon sehr ernst. Das ist nicht wie beim Catchen. Ja. Beim Catchen ist es ja alles nur angedeutet. Da gibt's nur Laufdecken. Wie schwer bist du schon verletzt worden? Ich habe schon alles mögliche an Knochen gebrochen gehabt. Vom Schlüsselbein bis Arme, Beine, Handgelenke. Innere Verletzungen? Das zum Glück noch nicht, leider, sage ich. Leider ist zum Glück, gut, ja. Zum Glück noch nicht Schienbeine. Also das Schlimmste war Schienbeinbruch und schwere Gehirnerschütterung, so Geschichten. Wie viele Jahre machst du das schon? Ich mache das jetzt seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren? Wie oft? Ich verdiene eine Menge Geld damit. Wie oft im Monat? Im Monat kann man sagen 2-mal. Und wie viel bekommst du pro Kampf? Das ist unterschiedlich. Ja. Kommt darauf an, wie viele Kämpfe man übersteht. Das ist ja praktisch das K.O.-System. Ach so. Das heißt, es wird also bis zum K.O. von einem Gegner gekämpft oder bis jemand aufgibt. Durch Klopfen auf dem Boden oder durch Rufen anzeigt, dass er aufgibt. Was kann maximal rausspringen dabei? Die höchste Prämie, die ich an einem Abend kassiert habe, waren 10.000 Mark. Deutsche Mark. Ja. Und es kann dir auch passieren, dass du mit wie viel Mark nur da rausgehst? Das Mindeste sind immer so 600, 700 Mark. Mhm. Das schaffe ich immer. Also die Vorrunden bestehe ich also immer. Das ist ganz offiziell in Holland? In Holland gibt es das offiziell. In Belgien, in Frankreich. Nun ist das ja, als ich das gesehen habe im Fernsehen, habe ich auch so gedacht, dass das appelliert erstmal an die niedersten Instinkte des Publikums. Ne, richtig. An was das Publikum angeht. Und dann war mir unnachvollziehbar, wie man sich in diese Situation freiwillig begeben kann. Und ich dachte, das sind alles Leute, die wirklich irgendwie einen Dachschaden haben. Du klingst aber ausgesprochen seriös und intelligent. Warum machst du das? Ich will auch mal dazu sagen, ich habe studiert, also ich bin nicht der typische Kneipenschläger oder so, wie man sich das jetzt vorstellt. Hätte ich mir beinahe auch gedacht, so wie du redest. So ein typischer Psychopath. Was hast du studiert? Bitte? Was ich habe Philosophie und Sport studiert. Das ist ja schon wieder schräg, Philosophie. Richtig, fernöstliche Philosophie dann auch natürlich. Ja. Du beherrschst auch diese fernöstlichen Kampfsportarten. Richtig. Mhm. Ich mache auch, abgesehen davon, beherrsche auch die sanften Stile, also Tai Chi, Yoga und so. Nur war aber meine Frage war jetzt, warum machst du das? Warum ich das? Ja, das ist eine gute Frage. Also die Sache ist, einerseits ist natürlich das Geld, was mich reißt. Das ist also im Prinzip leicht schnell verdientes Geld. Mhm. Wenn man das in Relation setzt mit einem Stundenlohn von einem Handwerker oder von irgendeinem anderen Beruf. Aber du gehst ja immer das Risiko ein, schwer verletzt zu werden. Das stimmt natürlich. Schwerst vielleicht sogar verletzt zu werden. Ja, deswegen, ich bin privat krankenversichert, also das muss ich auch, weil keine normale Krankenversicherung nimmt mich bei der Geschichte. Das ist verständlich. Weiß ich immer noch nicht, warum du das machst. Warum? Ja, das ist, ich weiß, es reizt mich, also die Auseinandersetzung. Also ich besiege jeden Abend, also jedes Mal, wenn ich so einen Kampf antrete, besiege ich meine Angst, besiege ich mich selbst. Mhm. Das heißt, du hast Angst vorher? Du hast auch Lampenfieber? Natürlich. Ich wäre verrückt, wenn ich keine hätte. Und es ist jedes Mal ein Abenteuer? Das ist, genau, das könnte man sagen. Das ist ein Kick. Ja, das ist wie manche Leute halt Bungee-Jumping betreiben oder irgendwelche andere Extremsportarten. Wenn du in einer ruhigen Minute dann zu Hause sitzt und gerade mal ein schlaues Philosophiebuch gelesen hast und schön nachdenkst, meinst du denn, dass dieser Thrill, den du da dir selbst holst und diese Überwindung der Angst, rechtfertigt, dass du jedes Mal wirklich elementar mit deiner Gesundheit spielst? Ich denke, das ist ein Reifeprozess, der langsam vonstatten geht. Ich denke, jedes Mal mit jedem überstandenen Abend, den ich da habe, denke ich, wachse ich persönlich, also reife ich. Und ich denke auch, man kann das mit Sicherheit, also ich bin mir darüber im Klaren, dass ich das nicht ewig machen kann. Ja, du bist jetzt 30, ne? Ich bin 30. Wie lange willst du es noch machen? Bin aber relativ fit, also ich halte mich auch fit. Und wie lange willst du es noch machen? Puh, das ist eine gute Frage. Ich versuche noch möglichst viel Geld zusammenzukriegen und dann will ich irgendwann mal ins Ausland gehen. Du hast keinen Beruf erlernt. Du hast studiert? Ich habe studiert und habe dann auch eine Kochlehre absolviert. Ach so, das wird ja immer interessanter. Ein Kampf, ein Kämpfer, ein Philosoph, ein Koch. Ja, richtig. Du hab machst mich ganz interessiert. Ich habe aber auch nur ein Jahr als Koch gearbeitet. Beschreib dich doch mal, wie siehst du aus? Ja, ich bin 1,80 groß, wiege 77 Kilo im Moment. Hab ganz kurze Haare, also ungefähr deine Frisur, vielleicht noch ein bisschen kürzer, einen Tick kürzer. Ja. Bist du sehr, sehr muskulös, sehr sehnig? Schlank und muskulös, kann man sagen. Ja. Beides, also eine gute Kombination. Ich gehe davon aus, dass du dann auch sehr viel trainierst. Ich trainiere eine ganze Menge. Das ist eben dein Hauptjob und dafür musst du ja dann ständig fit sein. Ne? Genau, also ich jogge jeden Morgen 5 Kilometer. Ich gehe 3-mal die Woche schwimmen, was ja natürlich sehr gut für alle möglichen Gelenke und Muskeln ist. Dann gehe ich klettern, also ich mache Free Climbing in meiner Freizeit. Und mache zu Hause noch so ein Fitnessprogramm, was ich mir so erarbeitet habe. Du wirst ja, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass du in dieser Szenerie ein Exot bist. Du wirst wohl kaum jemanden treffen, der Philosophie studiert hat dort. Das ist richtig, ja? Das ist richtig. Kommst du dir denn auch nicht befremdlich vor in dieser Welt, der doch ziemlich relativ depperten Leute, sage ich das mal so? Das ist wie eine Art, ich weiß nicht, man kann es vergleichen mit, wenn ich hinfahre, dann höre ich im Auto noch Klassik und um mich zu beruhigen, um mich einzustimmen praktisch. Was hörst du für eine Klassik? Was für Stücke? Am liebsten Wagner. Ja. Das sind ziemlich pompöse Sachen, die gefallen mir, ziemlich gut. Also so. Und der Walkürenritt und diese Geschichten. Also ein Mann mit Götterdämmerung. Mit sehr viel Facetten. Und dann gehst du zu diesem Hirnis da. Dann gehe ich da hin und dann schalte ich völlig ab. Dann ist es, als wenn ich mir eine Maske aufsetze. Ja, ja. Du hast wahrscheinlich auch keine Freundschaften in dieser Szene, ne? Oder? Ich habe eigentlich... in der Szene nicht, das ist richtig. Mhm. Also meine anderen Freunde sind eigentlich... Die haben ganz normale Berufe. Mhm. Die kenne ich von früher. Hast du eine Freundin? Im Moment nicht. Hattest ich habe gerade eine Beziehung hinter mir. Ja? Was hat die Beziehung denn gesagt, während du dann jetzt mal dir die Birne hast da einschlagen lassen? Das war am Anfang mal so ziemlich schockiert. Ich wusste aber nicht genau, ob ich ihr das erzählen sollte. Hab sie dann irgendwann eingeweiht nach einem Jahr, dass ich ein Jahr mit ihr zusammen war. Und die war erstmal ziemlich schockiert natürlich, weil sie hat mich auch nicht so eingeschätzt. Sie hat zwar gesehen, dass ich ziemlich viel trainiert habe und so. Und ich habe ihr auch erzählt, dass ich Kampfkunst betreibe und so Sachen, aber sie hat mich noch nie in so einer Situation erlebt. Ja. Also sie ist nie mitgegangen. Sie ist dann doch irgendwann aus Interesse wollte sie unbedingt mal mit. Und dann hat sie Schluss gemacht. Nee, da haben andere Gründe zugeführt. Also es hat damit nichts zu tun gehabt. Ja. Das war eine ganz komische Geschichte. Sie war einerseits angeekelt von dem Ganzen, was sich da abgespielt hat in Holland, und andererseits war sie irgendwie auch fasziniert. Also ich würde sagen, ich bin jetzt fasziniert. Ich finde diese Sache finde ich eigentlich bescheuert. Ich bin fasziniert jetzt von dir, weil du wirklich ein extrem facettenreicher Mann zu sein scheinst. Das macht mich sehr interessiert. Das ist, wenn ich nicht gerade von einem Kampf komme und relativ verbeult bin und bandagiert bin. Siehst auch ganz gut aus. Wie lange hast du denn schon im Krankenhaus mal gelegen? Höchstdauer nach so einem... Höchstdauer war eigentlich 3,5 Wochen. Und das ist ja mit erheblichen Schmerzen verbunden, wenn man Knochenbrüche hat. Während dieser Zeit, wenn du da schmerzbandagiert oder im Gips liegst, kamen da auch keine Zweifel daran, dass du sagst, ich mach das nicht mehr? Das hat mich eigentlich im Prinzip dann nur angespornt, noch ein bisschen härter zu trainieren fürs nächste Mal oder vorbereiteter zu sein. Das ist schon ein abgefahrener Typ. Das ist wirklich ganz merkwürdig. Ist es ein bisschen vergleichbar mit einer Droge auch, was du da machst? Es gibt mir einen unheimlichen Kick, das ist richtig die Bestätigung, wenn die Massen da grölen und ich habe dann auch schon Sachen erlebt, dann Frauen auf mich zugetreten und das ist unglaublich. Also diese Frauen, die sowas gucken, das ist heftig, wie die drauf abfahren. Bist du schon mal auf so ein Angebot eingegangen? Muss ich sagen. Ja, ist man nach so einem Kampf besonders potent? Wenn man nicht gerade den Mörderschaden davon getragen hat, dann ist man natürlich aufgeputscht für diese körpereigenen Drogen, die Endorphine, die dann, man ist angefüllt mit Adrenalin, mit diesen Ephedrin, die körpereigenen Endorphine. Ja, doch, muss ich sagen, das ist schon... Also Ben, das fand ich sehr interessant. Wann ist dein nächster Kampf? Fight? Mein nächster Fight ist wahrscheinlich am nächsten Wochenende. Ich weiß noch nicht genau, aber ob es stattfindet in Belgien, aber höchstwahrscheinlich. wenn es nicht so kompliziert wäre, würde ich mir verdammt gerne das mal angucken. Ja. Obwohl ich es schlimm finde, als Kampf. Ne? Das unterstreiche ich jetzt nochmal. Ich finde es im Prinzip ätzend, aber wir haben dich ja jetzt da beleuchtet, auch in deiner Motivation. Richtig. Ich bin auch absolut ein ruhiger Typ, also man merkt mir das absolut nicht an. Mhm. Ich habe mich eigentlich so, bis auf meine Jugendzeit, so eigentlich nie geschlagen. Mhm. Das heißt, außerhalb des Rings. Auch dass dir nie schlimme Dinge passieren. Und ja, ich hoffe, dass du relativ früh da rauskommst und irgendwas anderes findest, wo du auch deinen Thrill findest. Mit Sicherheit. Ich denke mal, irgendwann werde ich den Bogen schon finden. Ja. Werde mich an anderen Sachen berauschen. Es gibt ja eine ganze Menge. Alles Gute. Eine Frage habe ich noch, wenn du erlaubst. Bitte. Was hat es mit dem Hirsch da hinter dir auf sich? Es ist ein... jedes Mal. Es ist ein Spaß. Ich stehe auf Hirschgeweihe und es hat sich mittlerweile so verselbstständigt. Ich habe zu Hause eins und habe hier von Zuschauern auch ab und zu Dinge geschenkt bekommen und so auch dieses, was ihr da im Hintergrund seht. Aha, ja, interessant. Ja. Ja, danke sehr. Ben, bis denn. Alles Gute. Dann. Tschüss. Ihr Lieben, wenn ihr mit mir auch euch unterhalten wollt über Kampfsport oder über was auch immer, 0180-5678-111, Telefonnummer, Faxnummer 0180-5678-110. 14 Jahre alt und sie heißt Melanie. Ja, hi. Hi Melanie. Du hast hier bei mir angerufen. Ja. Wegen was? Ja, mein Thema ist, ich bin in einen Jungen verliebt. Ja. Den habe ich jetzt diesen Sommer im Urlaub kennengelernt. Aha. Das ist übrigens der erste Urlaub, den ich mit meiner Mutter gemacht habe, weil wir sind seit 2 Jahren von meinem Vater weg und da haben wir nie Urlaub gemacht. Ja. Und das kam nicht plötzlich, dass ich mich in den verliebt habe. Das denn überhaupt? Ja, es war im Sauerland. Im Sauerland? Ja. Im Sauerland, ja, das ist schon... Ja. Da gibt's gute Jungs, ne? Der war auch da. Also ach, der hat ja auch Urlaub gemacht. Ja, ach so, das war so eine Familienerholung. Ja, ja. Der war mit seiner Familie da, das sind insgesamt eigentlich 13 Kinder. Mhm. Und die Kinder waren aber nur zu 8. Und da habe ich mich halt erst mit seinen Schwestern angefreundet. Mhm. Und als erstes da hatte ich ein bisschen Angst. Also ich hatte halt noch nicht so Kontakt zu Älteren, der ist halt 18. Ach, der ist 18 schon. Ja. Mhm. Und und ich hatte halt schlechte Erfahrungen so mit älteren Jungs. Ja, nicht nur Jungs, sondern. Ach so, mit Jugendlichen, mit Älteren. Ja, ja. Die haben mich halt immer geärgert und so. Aber dann gab es doch eine Annäherung zwischen dir und dem Burschen. Ja, wir sind halt im Moment gute Freunde. Mhm. Aber nee, die Annäherung gab es schon, ihr seid euch ein bisschen näher gekommen, schon während des Urlaubs im Sauerland. Ja, also wir haben viel geredet und so. Nun ist ja schon fast ein halbes Jahr vorbei, ne? Wieder vom Sommer her, vom Urlaub. Wie sieht denn die Beziehung im Moment aus? Also erstmal muss ich dich fragen, wo wohnt ihr denn? Wohnt ihr zufälligerweise in der Nähe sogar? Nein, wir wohnen in Essen. Das ist fast 100 Kilometer weg von ihm, wo er wohnt. Also wie sieht denn die Beziehung im Moment aus? Ja, also wie gesagt, ich... bin mit seinen Schwestern befreundet und wir sind auch meine Mutter und ich, wir fahren ab und zu dahin. Mhm. Also die Familien sind richtig befreundet, kann man sagen. Mhm. Ja, und jetzt zwischen euch beiden, was ist da Sache? Ja, wir sind im Moment Freunde. Aber du bist verliebt in ihn. Ja. Er weiß das gar nicht. Er könnte es vielleicht wissen, weil seine Schwester hat so mich ausgefragt in dem Sinne und da ist mir das rausgerutscht ungefähr. Mhm. Und, du meinst, sie hat ihm das gesagt vielleicht? Ja, glaube ich schon. Also, Klartext ist, zwischen euch ist noch nichts gelaufen. Kein Händchen halten, gar nichts. Nein. Auch nichts knutschen oder so. Mm-mm. Nein, gar nichts. Hattest du denn schon mal einen Freund vorher? Nicht richtig. Nicht also, richtig. Ich war in der Grundschule mal, da hatten man so. Melanie, wie oft geht dieser Junge dir denn im Kopf rum? Täglich? Immer? Ja. Immer? Du bist richtig verknallt? Ja. Mhm. Träumst sehr viel von ihm? Ja, auch. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wie du jetzt weiter dich verhalten sollst, ne? Ja, ne? Das weiß ich eben nicht. Habe ich mir gerade schon gedacht. Wie oft fahrt ihr da so in der Regel hin? Einmal alle 2 Wochen oder so? Ja, jetzt im Moment haben wir uns nicht oft, also sind wir nicht da oft hingefahren, schon haben 2 Monate nicht mehr oder 1 Monat, ich weiß das jetzt nicht. Mhm. Aber vorher, da sind wir so einmal im Monat, zweimal im Monat. Melanie, ich mache einen Vorschlag. Hm. Es muss ja jetzt irgendwas passieren. Du kannst das ja jetzt nicht bis zu deinem Rentenalter im Kopf rumtragen. Ja. Ne? Das geht ja nicht. Irgendwie muss jetzt ein bisschen Wind in die ganze Szenerie kommen. Ich finde, entweder du musst es ihm erzählen und sagen, oder du solltest es ihm schreiben in einem Brief. Dann kriegst du nämlich etwas zurück von ihm, mit dem du etwas anfangen kannst. Vielleicht interessiert er sich auch für dich und es kommt was in die Gänge. Oder er sagt, Melanie, pass mal auf, du bist ein nettes Mädchen, aber du bist mir zu jung oder ich habe schon eine Freundin oder weiß ich was. Ich will von dir in dem Sinne also keine Beziehung. Dann weißt du auch, woran du bist. Mhm. Und du kannst dir vielleicht anfangen, ihn dir aus dem Kopf zu schlagen. So steigerst du dich da immer mehr rein und es kommt zu nichts. Mhm. Also ich finde, dass du irgendwas machen solltest jetzt. Ja, also ich weiß, dass er jetzt im Moment keine Freundin hat, weil ich telefoniere mit einem seiner Schwestern und da frage ich auch ein bisschen, da bin ich immer auf den neuesten. Bist du denn, du bist da so eigentlich ganz pfiffig, jetzt merke ich das in unserem Gespräch. Kannst du dir vorstellen, traust du dich, das ihm das ins Gesicht zu sagen? Nee, weil ich bin halt auch nicht gerade dünn. Ja. Und na gut, er hatte schon mal eine Freundin, die war dicker. Und er hat auch vor kurzem, also das heißt vor kurzem, vor 3 Monaten oder so, eine Freundin gehabt, die war genauso alt wie ich. Die kannte er auch aus. Auch aus dem Urlaub. Ja. Und die hat ihm halt direkt gesagt, dass sie in ihn verknallt ist. Und ja, aber die hat ihn dann halt veräppelt und. Ach so. Pass auf, dann ist vielleicht die beste Methode, setz dich mal hin und überleg dir einen richtig schönen netten Brief. Mhm. Und schick ihn ihm. Ja. Und dann muss man gucken, entweder schreibt er dir zurück oder er sagt irgendwas zu dir, wenn ihr euch das nächste Mal besucht. Aber dann passiert was. Ja, aber ich habe jetzt auch ein bisschen Bammel wegen den Schwestern. Weil ich bin halt, das sind meine besten Freundinnen und ich weiß jetzt nicht, wie die Schwestern dann reagieren. Aber Melanie, du im Prinzip, nehmen wir mal den schönen Fall für dich an, da käme was in die Gänge zwischen euch beiden. Mhm. Ne? Dann kannst du doch weiter mit den Schwestern auch eng befreundet sein, ist doch toll. Ja, hoffe ich. Ja, ich würde mich jetzt von den Schwestern nicht irritieren lassen. Jetzt ist das erstmal wichtig, dass du mit deinem Herzen da ins Reine kommst. Ich würde das auch nicht besprechen mit den Schwestern. Mach du das für dich und du hast dir die Adresse und schick denen mal einen Brief. Wenn du das gemacht hast und er hat sich gemeldet, versuchst du nochmal hier bei mir durchzukommen? Ja klar, mach ich. Würde mich interessieren, wie er reagiert und wie es weitergeht. Mhm. Ja? Ja. Melanie, toll, toll, toll. Wir drücken all die Daumen. Ja, okay. Domian, kannst du mir vielleicht ein Autogramm von dir schicken? Das machen wir. Wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Leg jetzt mal auf und du wirst gleich nochmal angerufen. Okay. Ja, okay. Ja, okay. Melanie. Und alles Gute für die Sendung. Danke. Tschüss. Tschüss. Eben, wenn ihr auch ein Autogramm haben wollt oder sowas, dann schreibt ganz einfach hier an den WDR 1 Live Domian, Postfach 50600 Köln. WDR 1 Live Domian, Postfach 50600 Köln. 16 Jahre, wir steigen jetzt ein bisschen im Alter von 14 auf 16 und an der Strippe ist Joscha. Ja, hallo. Hi. Domian. Wir kennen uns von Freitag noch. Ich war bei Helle von Sinn und bei dir, bei deinem Gespräch. Und ich muss dir sagen, es war wunderbar. Also ich habe mich wunderbar an dem Abend. Du warst in der Buchhandlung Gonski. Genau. Und ja. Ich habe mich wunderbar amüsiert an dem Abend. Ich erinnere mich. Du warst ja mit der Kappe, genau. Der aus Koblenz extra angereist war. Genau. Sehr schmeichelhaft. Ja. Ja, Joscha, sprich. Ja, ich habe ein Problem mit meinen Kumpels. Also erstmal mit meinen Schulkumpels. Die sind alle... nehmen alle Drogen und ich weiß nicht, wie ich denen das ausreden kann. Also, was für Drogen nehmen die denn? Also die fangen schon morgens im Zug an, ziehen die sich Line, also Speed, Coca. Joscha, gehst du ein bisschen näher ans Telefon? Ja, ja, ja. Speed, so Coca oder sowas ziehen die sich schon morgens durch die Nase und rauchen dann noch eine Tüte in der Pause. Und woher haben die das Geld für Koks in deinem Alter? Die zocken, also die... Speed? Ich weiß es nicht, also... Speed ist nicht so teuer, aber wenn du sagst, die haben auch Koks... Ja, ja, aber die tun das halt irgendwie auch verkaufen und so weiter und handeln damit. Mhm. Und ich, vor allen Dingen einen Freund aus meiner Klasse, von dem mache ich mich Sorgen, weil der rafft gar nichts mehr. Der sitzt im Unterricht und der rafft es einfach nicht mehr. Ist es denn so, dass die versuchen, dich da auch mit reinzuziehen? Jein. Man kann sagen, also die fragen ab und zu mal an, und willst du auch mal hier kommen? Und wenn ich dann nee sage, dann ist das dann auch in Ordnung. Aber die fragen schon so regelmäßig so auch mal wieder. Ne? Also, Eva, lass das vertiefen, Joscha. Bitte lass die Finger davon. Ja, nee. Bitte lass die Finger davon. Das ist wirklich das Oberteufelszeug, wenn du mit Speed und Koks anfängst. Nee, das ist mein Bruder, ne, der ist auch daran hängen geblieben und das ist so ein Negativbeispiel. Ja gut, dann hast du es ja erlebt. Und, ja, und deswegen sehe ich das auch so. Und jetzt sehe ich, wie die auch meine besten Freunde daran kaputt gehen. Du bist also, nur wahrscheinlich ziemlich hilflos. Du wirst gar nicht viel machen können. Das ist es halt. Und ich rede und der ist voll stone, also voll drauf. Mhm. Und ich rede mit dem und sage, lass es doch sein. Und dann sagt er zu mir, ja, ja, sag mir das morgen nochmal, ich bin so drauf, ich verstehe das nicht, was du mir gesagt hast. Ja, wenn mir jemand schon so eine Antwort gibt, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Und jetzt ist halt das Problem, das sind ja auch meine Klassenkameraden und jetzt fangen auch, mein bester Kumpel hat jetzt auch noch mit angefangen und hat jetzt vor 2 Wochen seine erste Line gezogen, Speed. Und ich habe gefragt, hassen sie nicht mal alle, was soll denn das? Ja, und ich weiß nicht, wie ich damit, also ich fange auf einmal alle, die ich so um mich rumgebaut habe, alle Freunde mit so einem Scheiß an. Und ich habe wirklich nur noch meinen Cousin und die ihre Freunde und an die halte ich mich jetzt immer mehr an. Also ich glaube auch, dass du da als Gleichaltriger wahrscheinlich keinen großen Einfluss ausüben kannst. Natürlich ist es gut, wenn es ein ganz enger Freund ist, dass du versuchst, ihn per Worte zu überzeugen, dass er da wirklich auf einem üblen Pfad ist. Ich finde auch das alleroberste Gebot, aber da habe ich eigentlich auch keine Sorge, jetzt wie du das erzählt hast, und ich habe dich ja nur auch in Erinnerung, wie du gewirkt hast, dass du selbst nicht da mit in die Szenerie reinkommst. Nee, also vielleicht, aber allein, du kannst es dir 10-mal anbieten und 10-mal sagen, hier komm, das ist geil, mach es nicht, nee, das ist nee, scheiße. Ich sehe das immer ein Bruder, ne? Das ist also einfach, weil er auch, der kriegt nichts aufgemacht, der kriegt nichts auf die Reihe, der hängt in seiner Wohnung, der hat jetzt endlich mal eine Wohnung, er versucht jetzt mittlerweile wieder ins normale Leben einzusteigen, aber der hat schon zig Therapien hinter sich und sonst was. Und er packt es einfach nicht, er leiht sich immer wieder Geld bei mir, gibt es mir auch zurück, ist klar. Aber ist es denn so, dass alle Leute, gibt es denn keinen einzigen nahen Freund mehr um dich herum? Doch, sagte ich, und mein Cousin ist der einzige. Der Cousin, der aber, hier, ja, der aber hier. Freunde nicht mehr. Ja, Cousin ist ein guter Freund von mir, also das ist gleich Freund, also den seine Freunde, an die halte ich mir jetzt mittlerweile seit 2 Wochen mehr und versuche wieder mit denen mehr Kontakt aufzumachen, weil mich das einfach stresst. Ich meine, die Argumentation ist ja auch ganz, wenn du noch ein bisschen Einfluss nehmen willst auf die, dann kannst du denen ja ganz einfach von deinem Bruder erzählen. Ne? Dann hat das auch nicht so was Oberlehrhaftes, sondern du kannst einfach da richtig aus der Praxis auch berichten. Ja, aber das bringt anscheinend nicht, weil mein bester Kumpel, der das jetzt auch gemacht hat, der kennt meinen Bruder. Wir waren schon öfters bei dem in der Wohnung und haben uns mit dem unterhalten und der hat immer wieder gesagt, lass die Finger davon weg. Wenn ihr das mal macht, dann macht es höchstens, wenn ihr Ausbildung habt und so weiter. Dann habe ich gesagt, nee, Andreas, ich will sowas nicht. Das ist überhaupt nicht für mich. Dann habe ich gesagt, noch besser. Das ist mir nicht ganz klar, Joscha, warum du angerufen hast. Ja, weil ich einfach damit nicht fertig werde. Also ich weiß nicht, was ich den wie ich das überzeugen soll, Ich glaube, dass du da überfordert bist. Ich glaube, dass du da gar nicht viel ausrichten kannst. Ich kann nur noch mal wirklich an dich appellieren, dass du für dich eine Schutzmauer aufbauen musst. Wirklich, dass du nicht mit reingezogen wirst. Ich glaube, dass du mit 16 Jahren und auf dem gleichen Level da wahrscheinlich die kaum erreichst, die Leute. Du hast es ja wohl auch schon ausprobiert. Ja, ich was, nein, welche Klasse gehst du? Ich will jetzt noch in der 9. Das ist Realschule? Nee, Hauptschule ist das, ne? Nee, Realschule. Realschule. Was willst du machen danach? Ja, also ich versuche noch Abi zu machen. Ja. Also es ist eine, man kann Realschule und Abi, also Gymnasium, ist eine Privatschule. Du kannst denen sagen, wenn die so weitermachen, können sie ihre Zukunftsträume, die sie vielleicht haben, mit 16 Jahren, können sie schön begraben. Dann hängen sie irgendwann in 3 Jahren an der Nadel und dann irgendwann im Entzug. Und dann war es das. Ist wirklich so. Joscha, halt die Finger davon und bleib sauber, wie du bist. Ja. Mein Lieber, alles Gute. Ja. Tschüss. Danke. Tschüss. 1.33 Uhr und 55 Sekunden. Und jetzt machen wir ein Päuschen. Nur 35 und 2 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht könnt ihr mich wieder anrufen, wenn ihr ganz einfach mit mir reden wollt, über was auch immer. 0180 567 8 111. Und morgen haben wir eine Themennacht, das sage ich euch jetzt auch schon mal. Und da heißt das Thema morgen Nacht, ich weiß nicht mehr weiter. Heute könnt ihr mich aber zu jedem Thema anrufen, wie gesagt. Ja, Christina ist jetzt dran. Christina ist 61. Hallo. Hallo, Christina. Ja, Christina, schon guten Morgen. Schönen guten Morgen. Was ist denn dein Thema? Ja, es ist so, ich warte auf meinen Tod. Aber ich kann nicht sterben, weil ich meine älteste Tochter sehen muss, um zu sterben. Deine älteste Tochter? Wo ist denn deine älteste Tochter? Ja, ich habe sie seit 9 Jahren nicht gesehen. Wo ist sie denn seit 9 Jahren? Sie ist in Hamburg, in einem Altenheim, als Leiterin und Ausbilderin. Also du hast sogar eine Adresse von ihr? Nein. Du hast, aber du weißt, dass sie in Hamburg ist? Das weiß ich von meinem Mann, der mich verlassen hat vor 20 Jahren. Und warum gibt es keinen Kontakt zwischen dir das und... Das weiß ich nicht. Gab es damals einen Streit? Nein, überhaupt nicht. Keinen Streit. Vor 9 Jahren war der letzte Kontakt? Ja. Und wie war der letzte Kontakt? Der war wunderbar. Wir waren Freundin. Dann hat sie einen Guru kennengelernt und der hat mich irgendwie verhext. Und sie auch. Ein Guru? Ja. Was für ein Guru, weißt du da was Näheres? Ja, das weiß ich. Der hat zwei Ausbildungen und der behext die Menschen. Er war bei mir in der Wohnung und die Moni stand total unter seinem Bann. Mhm. Ich habe mich dagegen gewehrt, weil ich ein Feeling für so etwas habe. Mhm. Ich habe in meiner Familie so ein bisschen mit Wahrsagen und Kartenlegen zu tun. Mhm. Und deshalb bin ich auf das nicht hereingefallen. Und das hat er gespürt. Wie hast du denn bemerkt, dass er dich verhexen will? Was hat er denn gemacht? Das habe ich gefühlt. Einfach so gefühlt? Er hat mir Tarotkarten geschenkt und hat mir gesagt, ich soll die benutzen. Dann würde ich meinen Weg finden. Und ich habe die Karten nicht angerührt. Also, ich habe sie jetzt weggeworfen. Also du meinst, dass letztendlich deine Tochter in den Klauen von diesem Guru ist? Ja. Und dass er auch Schuld daran trägt, dass sie keinen Kontakt mehr zu dir gepflegt hat? Ja. Dann ist sie damals mit dem nach Hamburg gegangen? Ja. Und quasi von heute auf morgen war der Kontakt abgerissen und du hast auch keine Adresse? Nein. Von ihr. Und sie hat sich auch nie bei dir gemeldet? Nein. Du bist immer da gleich wohnen geblieben, wo du früher auch gewohnt hast? Ich wohne seit 23 Jahren in der gleichen Wohnung. In der gleichen Wohnung? Ja. Nun hast du gerade so was Trauriges am Anfang gesagt. Ich möchte sterben, aber ich kann nicht sterben. Ich muss sterben. Was hast du? Bist du sehr krank? Ja, ich bin seit 43 Jahren Diabetikerin. Mhm. Und habe jetzt die schlimmste der Spätfolgen, die Polyneuropathie. Erklärst du uns das mal? Ja, das ist sehr, sehr schmerzhaft. Und bis jetzt sind noch nicht die inneren Organe befallen. Das bedeutet Darmlähmung, Blasenlähmung, die Nieren und die Leber und das Herz, sie versagen. Das ist eine Folge von einer starken Diabeteserkrankung. Ja. Wo hast du denn im Moment die Schmerzen? Überall, Domian, überall. Mhm. Ich bekomme 360 Milligramm Morphin. Täglich? In 24 Stunden, ja. Mhm. Und du bist immer zu Hause? Oder? Ich bin immer zu Hause, ja. Was haben die Ärzte zu dir gesagt? Ja, mein Arzt sagt mir vor 3 Jahren schon, sie müssen sterben, sie haben nicht mehr viel Zeit, Frau Alte Köster. Mhm. Entschuldigung. Mhm. Aber das ist nicht schlimm, du kann ruhig wieder wissen, meinen Namen. Mhm. Hast du denn sonst irgendwelche Menschen um dich herum? Ich habe vor 16 Jahren einen Partner gefunden. Das ist ein Jugendfreund meines Mannes. Mhm. Und dieser Mann sorgt für mich. Der tut alles. Er lebt auch bei dir in der Wohnung? Ja, wir wohnen zusammen, weil ich darf ja nicht alleine sein. Mhm. Ich kann mir kein Essen zubereiten, ich kann nichts mehr, gar nichts mehr. Ich kann mich zwar noch selber pflegen. Also du kannst allein zur Toilette gehen und das dich waschen, aber du kannst nicht mehr vor die Tür gehen alleine? Nein, das nicht. Das kann ich nicht. Was machst du den ganzen Tag über, Christina? Was ich mag, ich höre gerne Musik, klassische Musik. Die gibt mir sehr viel Frieden und Ruhe. Ja, gibt es denn auch so Tage, wo du denkst, mir fällt die Decke auf den Kopf? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Nein. Kannst du schlafen nachts, so geht das auch nicht mehr? Ich schlafe nur noch 2 Stunden in 24 Stunden. Und dann auch nicht mal hintereinander, sondern mit Unterbrechung. Du hast gerade gesagt, dass du so eine hohe Dosis Morphium bekommst. Ja. Hast du den Eindruck, dass das Morphium die Schmerzen gar nicht richtig mehr stillen kann? Nein. Ja. Nein. die hatten das nur so auf einem Level, dass man es ertragen kann. Und ich möchte auch gar nicht, dass ich so viel habe, dass ich überhaupt nichts mehr erfassen kann. Und es hört mir keiner an. Niemand weiß das. Man spürt es auch nicht. Ich kann mich so wie jetzt auch mit dir ganz klar unterhalten und denken. Und da bin ich eigentlich recht stolz drauf. Nun könnte ich mir vorstellen, dass du sicher bei mir auch angerufen hast, vielleicht mit der Hoffnung, dass deine Tochter diese Sendung verfolgt. Irgendjemand. Ja. Meine Tochter. Also unsere Sendung wird in Hamburg, in Niedersachsen auch geguckt und wahrgenommen. Ich kann dir diese Sendung jetzt ein paar Sekunden als Plattform anbieten. Du kannst deine Tochter ansprechen. Wenn du das möchtest, kannst du es jetzt sofort tun, Christina. Ja. Mach es. Moni, ich bitte dich, melde dich bei mir. Ich muss noch so vieles mit dir besprechen. Die Sache mit Papa, dass er dich vergewaltigt hat, das Kind. Und ich habe ihn immer verteidigt. Ich habe zu dem Mann gestanden und nie zu dir. Ich habe es nicht glauben wollen. Und deshalb, bitte, melde dich. Ruf mich doch nur an, dass ich deine Stimme hören kann. Dann kann ich in Ruhe sterben. Ich warte nur auf dich, mein Kind. Nur auf dich. Also Christina, ich hoffe, dass deine Tochter entweder es gesehen hat, jetzt gehört oder vielleicht davon hört. Hättest du es für möglich, du hast da gerade ja was erzählt auch, dass das die Ursache ist, warum sie keinen Kontakt mehr mit dir haben wollte. Ich glaube, dass sie mir das vorwirft, dass ich damals nicht zu ihr gestanden habe. Meine Tochter ist 44 und das war, als sie 13, 14 war. Und ich habe meinen Mann über alles geliebt und ich konnte mir das nicht vorstellen. Da kam die Erziehungsberaterin zu mir und sagte, ihre Tochter hat erzählt, dass ihr Vater sie vergewaltigt hat. Und dann habe ich nur gesagt, das ist nicht möglich. Heute siehst du es anders? Nein, ich glaube es heute noch nicht. Nein. Aber du würdest gerne mit deiner Tochter darüber sprechen, ja, auf jeden Fall. Das möchte ich gerne. Damit alle, damit man sich wirklich offen ausspricht und damit die Wahrheit an den Tag kommt. Ja, genau. Christina, ich kann nur wirklich hoffen. Das ist eine ganz kleine Chance. Es müsste ein großer Zufall sein. Aber hier in dieser Sendung sind schon so seltsame Zufälle passiert. Ja. Vielleicht hast du ja auch Glück. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, Christina. Es ist nur so, ich könnte, wenn ich wollte, mich umbringen. Ich brauche mir nur eine Spritze zu setzen. Insulin. Dann bin ich nicht mehr da. Nach 8 Stunden, dann setzt das Gehirn seine Tätigkeit aus. Aber ich möchte diesen Weg nicht wählen. Ich finde das feige. Ja. Und ich kann das auch vor Gott nicht verantworten. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Sagst du mir nochmal den Vornamen von deiner Tochter? Monika. Monika. Ja. Christina, ich hoffe sehr, dass Monika irgendwie jetzt vielleicht doch von diesem Gespräch etwas erfährt. Ich wünsche und dass ihr nochmal in Kontakt so kommt. Ich drücke dir alle Daumen. Danke, Romy. Tschüss, Christina. Tschüss. Andreas. Andreas ist 34 Jahre alt. Andreas, guten Morgen. Hallo Domian. Ja, schon mal. Ich bin 34 Jahre alt. Ja. Hatte ich gesagt, oder nicht? Ja, 30 Jahre habe ich verstanden. Ich meinte 34. Ja gut, ist ja nicht so schlimm. Dein Thema. Na, ist schon mal toll, dass ich durchgekommen bin heute. Und mein Thema ist, ich bin Fighter. Also ich trete auf Jahrmärkte auf und boxe auch. Also sowas ähnliches wie Ben vorhin? Genau, sowas ähnliches. Also du trittst auch in Deutschland auf? Ich tritt in Deutschland auf, hauptsächlich nur in Deutschland. Auf sämtlichen Jahrmärkten, wo es überall nur geht. Und du nennst dich auch Fighter? Fighter, ja klar. Ja. So Boxen, Catchen, alles drum und dran. Auf Jahrmärkten? Auf Jahrmärkten, genau. Beschreib doch mal, wie ist das auch so gefährlich und so krass wie das, was wir gerade von Ben gehört haben? Man muss sportlich durchtrainiert sein. Dass du bist, das bist du? Das ist schon mal sicher. Ja, natürlich. Ja. Also jeden Tag mindestens 4 Stunden, das ist mein Job, da muss ich mitleben. Und ja, dann steht man auf der Bühne und die Leute stehen alle draußen und warten und schauen uns an. Und dann wird nachher gefragt, wer will gegen wen boxen. Ach so, das sind ja Leute, die aus dem Publikum hochkommen. Ja, genau. Ach so, ich dachte, das wären auch Leute, die mit euch rumziehen würden. Nee, nee, das heißt, nee, du weißt, das ist alles aus dem Publikum. Das heißt, die kommen dann rein. Du weißt gar nicht, was da auf dich zukommt. Nein, weiß ich nicht. Ja. Hast du denn, gehst du mit den, du wirst es ja, wie lange machst du schon? Ich mache das jetzt mittlerweile schon 10 Jahre. 10 Jahre. Das heißt, du kannst sicher nach ein paar Sekunden schon abschätzen, was für ein Gegner du vor dir hast. Genau, ne? Ja, ja. Wenn du jetzt so ein Weichei da vor dir hast. Ein Weichei, ja, ja, okay, dann macht man ein bisschen locker und... Machst du da ein bisschen auf Show oder haust du den wirklich Wir machen wirklich auf Show, das ist wirklich nur Show. Also da wird keiner rausgetragen mit gebrochenen Beinen? Nein, nein, so schlimm ist das eigentlich nicht. Es kann höchstens sein, wenn wir uns mal ein bisschen verschätzen, dass wir was aufs Auge kriegen. Mhm. Gab es denn schon mal in den 10 Jahren richtig schwere Verletzungen? Ja, okay, ich habe mal einen Nasenbeinbruch gehabt, ich habe mal einen Kieferbruch gehabt und so weiter, aber das sind alles Lappalien, das gehört einfach dazu. Hast du auch schon mal einen Gast, sage ich jetzt mal, oder wie man das nennt, da bei euch auch schon mal eine voll in die Schnauze gegeben? Ja, kann schon durchaus mal passieren, aber da muss ja jeder mit rechnen. Ne? Also nochmal gesagt, das ist harmloser als das, was Ben vorhin erzählt hat, ne? Genau. Viel harmloser. Viel harmloser. Mhm. Was ist bei, der Ben hat das ja vorhin so ein bisschen fast schon philosophisch begründet, dass es für ihn so ein Abenteuer ist, eine Herausforderung, die Angst zu überwinden und so etwas. Ist das für dich ein ganz normaler Job? Das ist für mich eigentlich ein ganz normaler Job, natürlich. Ich verdiene damit mein Geld. Wie viel verdienst du, wenn ich fragen darf, im Monat? Oh, soll ich da ganz offen und ehrlich sagen? Ja, wir sind ja anonym. Du hast ja keinen Nachnamen genannt jetzt. Ja, ja. Ja, ich sag mal so zwischen 5.000 und 6.000 Mark. Netto? Ja, netto. Das ist natürlich eine Stange Geld. Ne? Ja, ja, ja. Also, es ist die Motivation ist Geld und macht dir das auch Spaß? Es macht mir unwahrscheinlichen Spaß. Ja, ehrlich. Ja, alles mit Sport zu tun. Ja. 34, mit 24 rangekommen. Wie hat sich der erste Kontakt so ergeben? Der erste Kontakt hat sich einfach so ergeben, ich bin darauf angesprochen worden. Ich habe selber davor gestanden, bin auf der Bühne drauf und dann habe ich denjenigen... Ach so, du warst quasi in der anderen Rolle damals. Mhm. Genau, und dann habe ich denjenigen umgehauen und dann kam auf einmal der Chef persönlich an und hat mich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, da weiterzumachen. Beschreib dich mal, wie siehst du aus? Ich stell mir das jetzt so vor, das heißt, du ein ziemliches Tier. Wie soll ich aussehen? Wie groß? Okay, ich sag mal, ich habe breite Schultern und so weiter. Ich bin 1,91 Meter groß. Ja, hallo, siehst du, wie ich mir dachte? 95 Kilogramm, blonde Haare, blaue Augen, aber auch... Kräftig gebaut. Kräftig gebaut, ja. Das heißt also, die eigentlich muss man schon vor dir Angst haben, wenn man dich sieht. Na, so ist das nicht. Aber du bist dann ja... Ich bin eigentlich ein ganz friedlicher Typ privat und so weiter. Also so ist das nicht. Das ist dann wirklich Job für dich quasi. Das ist quasi nur ein Job und das ist Show. Ne? Bist du das ganze Jahr über unterwegs? Ich bin das ganze Jahr über unterwegs. Sobald ich einen Anruf kriege, sagen wir mal, ich muss jetzt nach München zum Oktoberfest und so weiter, da ist der Stand jetzt aufgebaut, dann fahre ich einfach dahin. Aber du hast schon irgendwo in Deutschland einen festen Wohnsitz und von ich da... Ich habe einen festen Wohnsitz. Also du bist nicht immer im Wohnwagen unterwegs? Nein, ich bin nicht im Wohnwagen. Ich habe einen festen Wohnsitz und wenn die Kirmes jetzt weiterzieht und der Jahrmarkt oder sagen wir mal den Jahrmarkt, dann werde ich angerufen und dann fahre ich dahin. Hast du eine feste Beziehung im Moment? Bitte? Hast du eine feste Beziehung im Moment? In keiner festen Beziehung. Ja. Nein, ich bin ledig, ich habe auch keine Kinder. Ja, weil das könnte ja auch gewisse Probleme geben, ne? Ja, ja. Wenn, nun kann man das ja, du bist nur auch schon 34, sage ich mal, wo du natürlich nur wunderbar jung, aber dennoch kann man das ja nicht immer machen. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Ja, meine Zukunft vor, ich habe auch einen Beruf gelernt, also ich bin gelernter Kfz-Mechaniker und so weiter, ne? Also da werde ich wohl keine Probleme drin sehen. Das heißt, du könntest da irgendwann hinterher wieder einsteigen? Ich kann immer wieder einsteigen. Verdienst du natürlich nicht 6.000 Mark netto, ne? Nein, auf keinen Fall. Sparst du denn schön an im Moment, so für die Zeit, wenn du nicht mehr fighten kannst? Ja, auf jeden Fall. Das ja. Ja, da gibt es keine Probleme. Was es alles so gibt. Würdest du sowas auch machen, was Ben vorhin erzählt hat, so diese wirklich, die super harte Szene? Ja, ich meine, dafür bin ich schon ein bisschen zu alt, mit 34, also ich muss jetzt selber langsam mal zusehen, dass ich ein bisschen locker mache, dass man nicht mehr auf der harte Tour kann und so weiter. Ich merke das auch selber körperlich. Ja, glaube ich. Ja? Also, Andreas, wollte ich den Christian sagen, Andreas, auf dass du auch gesund bleibst und da auch einen ganz guten Ausstieg irgendwann schaffst. Ja, gut. Und vielleicht sehe ich dich mal auf irgendeinem Jahrmarkt. Wenn da jemand fightet, ein großer blonder Mann, werde ich dich ansprechen. Alles klar, okay. Dominik. Tschüss. Okay, deine Sendung ist aber trotzdem super. Ja? Dankeschön. Okay, trotzdem. Ciao. Tschüss. Wie spreche ich das jetzt aus? Iras? Nee. 28 Jahre. Lars. Hallo? Hallo, Domian. Wie heißt du? Lars. Ach, hier fehlt das Stückchen vom L. Deswegen konnte ich das nicht richtig lesen. Ja, ich bin vor 3 Stunden nach Hause gefahren und kurz hier bei uns vorm Ort war ein schwerer Unfall. Da war ich als zweites bei dem Auto Was als zweites bei dem Auto? Bei dem Auto, das gegen den Baum gefahren ist. Und dann, was heißt als zweites bei dem? Also das war ein ganz schwerer Autounfall. Mhm. Und ich habe nur als erstes, was ich gesehen habe, das war ein rauchender Motor, der lag da. Und also da war ein Unfall und du bist später dazugekommen? Ja, genau. Mit deinem Auto auch? Genau, ja? Genau, sag ich mal so eine Minute später. Ach so, ja. Mhm. Und bin dann hingegangen und dann ein junger Mann, den kannte ich auch, das ist hier auch ein Nachbarort, der sagte, ja, der bewegt sich nicht mehr, der bewegt sich nicht mehr. Und dann bin ich dann hin, der junge Mann hatte keine Atmung mehr und hatte den Kopf so zur Seite gemacht, war so richtig im Auto eingewickelt. Und dann kam eine junge Frau, das war auch eine Ärztin, nur wir konnten nichts machen, weil wir haben ihn nicht rausgekriegt, der war richtig eingewickelt im Auto. Und ja, dann wurde über Handy der Notarzt und Feuerwehr informiert. Ja. Dann war das auch das Schlimme an der ganzen Sache. Dann kam ein älterer Herr, der ist dann ganz dicht rangekommen, hat geguckt und dann hat die Ärztin ihn gefragt, ob er nicht ein bisschen zurückgehen kann. Und dann sagte er, dass es der Vater wäre. Und Wie kam der denn plötzlich dahin? Das ist also alles, sag ich mal, vom Wohnort des jungen Mannes, da der ist 20 Jahre alt gewesen, 2 Kilometer weg. Ach. Und das war ein dummer Zufall, dass der Vater da gerade lang gefahren ist. Ja. Und dann, wie die Ärztin hat immer die Hand aufgelegt bei ihm so am Hals und hat eben noch festgestellt, dass noch ein bisschen Puls da war. Mhm. Und da hat sie gesagt, vielleicht hat er noch Glück. Nur ich stand da, ich wusste gar nicht, was ich überhaupt noch sagen sollte. Also ich habe dann mein Auto geholt, damit sie ein bisschen Licht hat, habe mein Auto so davor geparkt. Mhm. Dann kam so nach ungefähr 6-7 Minuten kam ein Feuerwehrkrankenwagen und die alle und haben dann mit so einer großen Schere versucht, ihn rauszuschneiden. Dann der Notarzt kam nur an, die haben alle ihre Sachen ausgebreitet und ausgepackt, hat er nur noch gefühlt und dann war er aber schon verstorben. Also ich kannte ihn nicht vom Namen her, nur vom Sehen. Ach, vom Sehen kanntest du den sogar? Vom Sehen kannte ich ihn, ja, das sind ja hier auf dem... Wie viele Stunden ist das jetzt her? 3 Stunden ist das jetzt her. Und du bist dann danach nach Hause gefahren? Bin ich nach Hause gefahren, habe mit meiner Frau darüber geredet, und aber ich komme da irgendwie gar nicht mit so richtig. Ich merke das, du bist noch ganz unter Schock, ne? Ja, und jetzt ist das so langsam auf mich eingestürzt, das ist wie so ein Film, sag ich mal so. Ja, und dann, wie der junge Mann verstorben war, bin ich dann nach Hause gefahren. So, ich meine, so, ich habe sowas noch nie gesehen, dass ein Auto war richtig um so eine Berge rumgewickelt. Das ist ganz schlimm sowas, ja. Ja, und der junge Mann saß nicht mehr auf dem Fahrersitz, sondern auf dem Beifahrersitz. Pass mal auf, Lars, ich mach mal folgenden Vorschlag. Ich glaube, das ist sinnvoller und auch richtiger und besser. Da du ja offensichtlich wirklich unter Schock noch zu stehen scheinst, möchte ich, dass du dich mit meiner Psychologin jetzt unterhältst und nicht hier in aller Öffentlichkeit. Okay. Leg mal auf und die Petra wird dich gleich zurückrufen. Okay. Ja, so machen wir das. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Jasmin, 25. Ja, hallo. Jasmin, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Was ist dein Thema? Ganz einfaches. Man hat mir letztes Jahr eine Operation versaut. Eine Laparoskopie, eine Unterleibsoperation. Ja. Also, wie soll ich das erklären? Was heißt versaut? Ich habe Verwachsungen im Unterleib gehabt. Mhm. Bin ins Bergheimer Krankenhaus gegangen, Maria-Hilf-Krankenhaus, weil ich damals verlobt war. Mhm. Und, wie soll ich das erklären? Ja, das ist eine Laparoskopie, das ist eine Bauchspiegelung, die gehen mit dem Lasergerät durch den Bauchnabel in den Unterleib und brennen die Verwachsungen weg. Mhm. Und der Gynäkologe ist damit abgerutscht und der Laser hat genau den Dickdarm getroffen. Mhm. Und mir sind dann 5 cm vom Dickdarm geplatzt, haben sich bei mir auf die Lunge gesetzt und ich hatte eine fast tödliche Bauchfellentzündung. Mhm. Und ja, lag dann 1,5 Wochen im Sterben und im Tiefschlaf. Die Ärzte haben mich in künstliches Koma reingelegt, musste dann noch 2,5 Monate da bleiben, so dass ich auch hart dafür kämpfen musste, dass ich überhaupt wieder auf die Beine komme. Das heißt, ich konnte nicht mehr laufen, ich war mit 23 wie eine ältere Dame im Pflegefall, hab dafür wirklich sehr, sehr hart kämpfen müssen, dann habe ich dadurch einen künstlichen Darmausgang bekommen. Weißt du, was das ist? Ja, natürlich, das wissen wir alle. Okay, gibt ja Menschen, die wissen das halt nicht. Mhm. Ja, also ich gehe mir davon aus, dass das alle Leute wissen. Wenn ein Künstlicher dann in der, meistens an der Seite oder oberhalb des Bauches, ne? Genau, ja. Ja. Und ja, dann war ich im November wieder im Krankenhaus. Und letztes Jahr 97, und dann bin ich nochmal zweimal operiert worden. Einmal normal, da ist der Ausgang total falsch gelegt worden, sodass ich nur Schmerzen hatte die ganzen zwei Monate noch, wie ich dann hier zu Hause war. Das ist und ja dann, unglaublich. Das ist alles wegen eines relativ kleinen Eingriffes, ist es passiert, ja, ne? Ja, genau. Und ja, dann bin ich montags operiert worden. Mhm. Und dann donnerstags haben sie mir nochmal abgemacht, den Platz, um zu gucken, wie das Verhalt ist. Ist das alles wieder aufgerissen, hatte ich dann wieder zurückgezogen, dann bin ich das zweite Mal notoperiert worden am selben Tag. Und dabei haben sie festgestellt, dass ich eine fast tödliche Entzündung schon im Körper hatte, die 2 Millimeter vom Herzen stand. Und dann haben sie mir gesagt, ich habe Glück gehabt, sonst 2 Tage später wäre ich tot gewesen. Mein Gott, Jasmin, wie geht es dir denn heute? Ja, ich habe zum kürzlichen Darmausgang immer noch und nach 1,5 Jahren jetzt fast. Man sollte mir den eigentlich zurückverlegen und da ich ja Cortison bekommen habe, mhm, und das Medikament ja unheimlich aufblustert, auf Deutsch gesagt, mhm, und ich mir dadurch sehr viel zugenommen habe, also ich wiege jetzt bei 1,70 Meter ungefähr 92 Kilo. Mhm. Und ich letztes Mal beim Professor war und der gesagt hat, nee, du bist also noch zu übergewichtig. Also aber das heißt, es besteht eine Aussicht, dass der künstliche Darmausgang wieder zurückgeführt wird. Ja, genau, aber immerhin. Halt jetzt stellt sich natürlich die Frage, das hört sich ja nun wie ein ganz klarer Kunst in Anführungszeichen, ein Ärztefehler, ein Arztfehler, ja, an. Gibt es da einen Prozess? Hast du die angezeigt oder ist irgendwas in die Gänge gekommen? Nee, das Problem ist, Domian, ganz einfach, du musst bevor jede Operation eine Einverständniserklärung abgeben. Und das gehörte zu den Risiken, oder wie? Genau, und da stehen die ganzen Risiken aufgeführt, deswegen kommst du an die Ärzte nicht dran, das ist das Problem. Hast du dich mal mit einem Fachmann unterhalten, einem Patientenanwalt? Nee, noch nicht. Aber also man hat mir aber auch davon abgeraten. Wer denn? Nee, ich meine jetzt so, ich meine, mit dem Fachmann habe ich mich nicht unterhalten, aber andere Leute haben mir das dann abgeraten. Ich würde mich dennoch an der Stelle mal mit einem Anwalt unterhalten, der spezialisiert ist. Oder mit einer Selbsthilfegruppe. Es gibt ja bundesweit mittlerweile viele Selbsthilfegruppen, die sich aufgrund Ärztefusch zusammengetan haben. Mhm. Können wir dir gerne gleich auch noch eine Kontaktadresse vermitteln? Das ist ja nett. Aber ich komme damit auch nicht so klar, weißt du, bei mir ist das so, ich verdränge das alles. Mhm. Und ich bin zwar so von außen her sehr stark oder so, ich denke, ach komm, scheiß was drauf, auf Deutsch, Entschuldigung für den Ausdruck, mhm, aber ist so. Aber dann kommen die Tage, dann kommt das alles hoch und dann könnte ich platzen und dann fange ich an zu heulen. Du warst ja eine eigentlich normale, gesunde, junge Frau. Ja. Und bist jetzt eigentlich schwerstbehindert, ne, kann man sagen. Nein, so kann ich eigentlich alles machen, davon abgesehen, ich meine, ich kann normal gehen oder was, ich nur... Es ist mit sehr, sehr viel Schmerzen verbunden. Schwerstbehindert ist ein falscher Ausdruck, stimmt. Aber du hast sehr schlimme Dinge erfahren müssen und, mhm, und sehr viel aushalten müssen. Ne? Ja, das ich meine, ist das Einzige. Das ist ja, mit 16 habe ich dann schon einen akuten Blinddarmdurchbruch gehabt, der hinter Lippen dann gerutscht ist und ich auch schon fast dabei gestorben wäre. Mhm. Dann vor 2 oder 3 Jahren hatte ich auch schon mal eine Laparoskopie, eine Bauchspiegelung. Da bin ich fast erstickt bei der Operation, mhm, weil die nicht richtig aufgepasst haben. Mhm. Und das ging jetzt immer so weiter, weißt du? Und durch das Cortison macht, hat mir das meine ganzen Knochen kaputt gemacht. Das heißt, ich hatte auf einmal Wasser im Knie, was ich in meinem Leben noch nicht vorher hatte. Mhm. Also da kommt eine ganze Menge zusammen bei dir im Moment. Ja, ja. Was hat denn dieser Professor heute zu dir gesagt, wie lange man noch warten muss, bis der künstliche Darmausgang wieder weggenommen wird? Ja, der hat gesagt, also solange ich nicht stark Gewichtsreduktion habe, packen sie mich sowieso nicht an, weil das Risiko ist zu hoch. Ist klar, kann ich auch gut verstehen auf einer Seite, ne? Mhm. Aber ich bin jetzt schon dankbar, dass sie mir überhaupt letztes Jahr zusammen das Leben gerettet haben oder so, ne? Wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt nicht mehr da oder so dadurch. Mhm. Naja, bestimmt also, noch 1,5 bis 2 Jahre. Wenn du Interesse hast an den entsprechenden Kontaktadressen, die ich gerade erwähnt habe, dann werden wir dich gleich mal anrufen. Sollen wir das tun? Ja, klar, auf jeden okay, Fall. Okay, dann leg jetzt mal auf und ich wünsche dir von Herzen gute Genesung und alles danke Gute. Schön. Und danke schön. Wir melden uns nochmal. Okay, danke, Domian. Tschüss, Jasmin. Tschüss. So, Freunde. In der Technik heute Nacht Leo Scholten und morgen haben wir einen Themenabend, eine Themennacht und dieses Thema heißt Ich weiß nicht mehr weiter. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, dann wäre es ratsam, weil ab 1 Uhr sind die Leitungen immer sehr blockiert. Wenn ihr schon ab 0 Uhr hier bei uns anruft, unter der bekannten Nummer 0180-5678-111 oder man kann auch ab 0 Uhr faxen unter 0180-5678-110. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht und sage bye bye und tschüss bis morgen. 1 Uhr, Radio 1 live und WDR Fernsehen. Ciao.